Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölferradio. Wölferradio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still gruffig, 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! All is gone in for the goal of the season! Hier ist das Wölferradio. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, 0-3, sehr, sehr, sehr bittere Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Auch in der Höhe wahrscheinlich verdient, reden wir natürlich drüber. Und auch natürlich die Unruhe, die sich so ein bisschen breit macht im Umfeld. Auch das Ende der Transferperiode, da gab es ja auch jede Menge Diskussionen. Dazu gab es auch die Wölferradio-Frage der Woche. Und dann blicken wir auf das Spiel gegen Hertha BSC. Und das mache ich mit meinem Experten für Hertha, mit Michael Jahn. Kabinenpredigt. Es wird zurückgenommen. Der Videoschiedsrichter hat eingegriffen und es war nicht angezeigt, glaube ich, auf der Tafel, dass das passiert. Und jetzt wird pfeift Zweier abseits. Es soll abseits gewesen sein, das müssen wir uns nochmal genau angucken. Aber er nimmt das Tor zurück. Weiterhin Spielstand hier in Wolfsburg 0-2. Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wie schlecht und wie blöd kann ein Spiel für einen Verein laufen, wie es heute für unsere Wölfe der Fall ist. Also ich bin nach 67 Minuten jetzt schon echt bedient hier. Ja, ich sehe die Bilder gerade nochmal. Für mich ich ist sehe kein da gar keinen Abseits, ehrlich jetzt. Ich sehe da gar keinen Abseits. Ich weiß nicht, was Köln da gepfiffen hat. Aber das ist eigentlich, also wenn du so, Entschuldigung, an der Stelle, wenn du so beschissen wirst, ja, das kann nicht sein, dass der Videoschiri so eingreift. Ich weiß nicht, was da gepfiffen worden ist. Aber also das, ganz ehrlich, Leute, dann müssen wir aufhören, Fußball zu spielen, wenn solche Dinger zurückgepfiffen werden. Ja, das kann einfach nicht wahr sein. Ja gut, ich würde da jetzt in ironischer Manier Steffen die Schuld geben, weil er sich die Fußnägel nicht geschnitten hat vom Spiel. Weil mehr war es tatsächlich nicht, wenn es überhaupt was. Also ich sehe da auch absolut keinen Abseits. Oder Mali beziehungsweise der, das war nicht mehr der Abschluss von Steffen, der zurückgepfiffen wurde, sondern der Pass von Mali. Ja, haben mich einige gefragt hinterher. Lenny, hast du dich wieder beruhigt? Nein, ehrlich gesagt nicht. Weil da platzt mir ehrlich gesagt immer noch die Hutschnur bei dieser Entscheidung. Ja, wir haben das Spiel 0-3 verloren. Wir haben das Spiel auch verdient 0-3 verloren. Dann beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Der Sieg von Leverkusen geht absolut in Ordnung. Die haben uns dann hinten raus so ein Stück weit vorgeführt. Und wenn sie alle Chancen genutzt hätten, hätte das sogar noch ganz viel böser ausgehen können. Aber diese Aktion, ja, da kann ich dann auch irgendwann nicht mehr an mich halten, wenn ich da sitze und für Wölferradio Arena Live kommentiere. Vielen Dank noch an Jan, der mit daneben saß und die Ruhe ausgestrahlt hat zum Glück, weil sonst wäre ich, glaube ich, runtergelaufen und hätte mal kurz da beim Mann in, was hat er überhaupt angehabt, gelb, glaube ich, ne? Hätte ich mal kurz ein paar Takte erzählt. Weil das sind so Punkte, ganz ehrlich, ich bleibe auch dabei inhaltlich bei der Meinung, auch wenn da jetzt meinetwegen kein Vorsatz dabei war oder sonstiges. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass das den Sport kaputt macht. Wenn wir in diesem Punkt nicht, ja, und jetzt sage ich jetzt nicht nur, weil wir betroffen sind, ich hätte mich genauso aufgeregt, in Anführungsstrichen, wenn das jetzt auf der anderen Seite der Fall gewesen wäre. Aber das ist ein Ding, da glaube ich dann irgendwann nicht mehr an das Gute im Sport oder an das, wofür letztendlich auch die Schiedsrichter oder insbesondere auch der Videoschiedsrichter sorgen soll. Und ja, ich sage euch auch gerade nochmal genau drei Argumente dafür, weil ihr natürlich auch nicht lesen könnt, ja, Abseits ist Abseits und Abseits, ja, da musst du halt pfeifen, und egal, ob das Millimeter sind oder sonst irgendwas. Ich sage dazu mal drei Dinge, ja, an dieser Stelle. Erstens, wenn ich für die kalibrierte Linie eine kalibrierte Linie brauche, um das zu beweisen, dann ist es kein Abseits. Sorry, Leute. Dann kann es nicht sein, dass wir das, also was ist dann das Nächste? Gehen wir dann mit dem Raster im Elektronenmikroskop daran oder was? Also irgendwann muss da auch mal Feierabend sein, was diese Geschichte angeht. Das Zweite ist, was ist denn eigentlich aus der schönen Regel geworden, im Zweifel für den Stürmer? Ja, gerade wenn es so ist, er war ja noch nicht mal vorgebeugt, der Kollege Mali oder sonst irgendwas. Das war ja wirklich dann, wenn alleine, spaßeshalber ja gesagt, die Fußnägel, ja, oder die Schuhgröße, wie ich jetzt in der Zeitung gelesen habe unter der Woche. Das sind Sachen, das verstehe ich nicht. Und das Dritte, ja, und da kommen wir dann nochmal auf die Rolle des Videoschiedsrichters zu, die Frage, eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. Und wenn ich, ne, wie gesagt, alles Mögliche bemühen muss, um überhaupt, was mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen ist, ja, dann zu beweisen, dass es Abseits war, Leute, dann lasst es gefälligst sein, weil dann ist es keine klare Fehlentscheidung und dann darf per Definition der Videoschiri gar nicht eingreifen. Ja? Und das vierte, und das ist mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen, ist, warum guckt sich Zweier nicht nochmal an, diese Nummer? Warum guckt er sich das Ding nicht nochmal an? Sonst gehen die da auch raus und unterbrechen das Spiel da für 10 Minuten oder holen die Mannschaften aus der Kabine. Und bei dem Ding, ja, wo er eigentlich auch noch relativ gut stand und der Linienrichter, er hat ja sofort das Tor gegeben und der Linienrichter hat ja auch keinen Abseits gesehen, was das angeht. Ja, auch zu Recht aus meiner Sicht. Ja. Und bei der Nummer, wenn dann kommt aus Köln, ganz ehrlich, da hätte ich als Schiri schon alleine gesagt, da habe ich jetzt einen Knick in der Pupille gehabt, dass das Ding dann doch irgendwie Abseits gewesen sein soll. Das hätte ich mir auf alle Fälle nochmal angeguckt. Aber das sind so Punkte, ja, klar, dann geht es dann wieder gegen Wolfsburg, gegen den eigenen Verein, da ist dann die Emotion nochmal höher da. Aber in dem Punkt, da kann ich dann auch das ganze Konstrukt oder so nicht mehr nachvollziehen. Ja, das mal so zum emotionalen Einstieg hier im Wölferadio und damit nochmal herzlich willkommen, muss ich mir den Frust nochmal von der Seele reden, weil das sind so Punkte, die beschäftigen einen dann auch noch ein paar Tage später und da kann ich dann auch nicht hingehen und sagen, ach ja, lassen wir mal 13 gerade sein und Pech gehabt. Ja. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns auch nochmal sehr intensiv darüber unterhalten müssen, was denn dort ja während der 90 Minuten passiert ist. Ja, und da muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren. Also klar, das Spiel 0-3 verloren, aber man hatte von Anfang an das Gefühl, das wird eine ganz schwere Kiste. Ja, Bayer Leverkusen, eine Truppe, neuer Trainer, auch ein paar Umstellungen gemacht. Ich fand zum Beispiel Brandt und Havertz da im zentralen Mittelfeld überragend, immer anspielbar und so weiter. Natürlich anfällig in der Rückwärtsbewegung, was wir dann leider nicht ausgenutzt haben, aber man wusste eigentlich, Leverkusen ist eine Truppe, die hat sich da unter Wert verkauft in der Hinrunde und da ist auch einiges schiefgelaufen im Verein meinetwegen. Und ja, also das sind so Spiele, die kannst du dann auch mal auch verlieren. Ja? Geht mir natürlich immer um die Art und Weise, wie man so ein Spiel verliert. Und, aber am Anfang, schon am Anfang hat man das Gefühl gehabt, dass man, naja, nicht ganz wach ist vielleicht, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn es um den Kollegen William geht, dass man ja vielleicht auch nicht so viel investieren wollte, wie es der Gegner letztendlich gemacht hat. Woran das lag, ja, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen grundsätzlich, aber es sah halt so aus, Leverkusen war von Beginn an so ein bisschen galliger, hat dann Bellarabi, der sehr aktiv war, für mich eigentlich sogar der beste Leverkusener, wenn man ganz ehrlich ist, auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat, aber immer anspielbar, schnell, quirlig, abschlussstark, hat dann ja auch die Latte getroffen, mit ein bisschen Pech dabei, aber zum Glück für uns. Alles so Punkte, die da eine Rolle gespielt haben, dass man dann auch tatsächlich sich gerade in den Offensivaktionen da das Selbstvertrauen geholt hat von Seiten des Gegners. Ja, und dann ist es aber so, dass du dich relativ gut ins Spiel wieder reingekämpft hast, von Wolfsburger Seite aus, dass du hingegangen bist und gesagt hast, okay, jetzt haben sie nicht getroffen, waren zwar offensiv gut unterwegs, aber wir hatten auch unsere Chancen. Ich da an Renato Steffen auch in der ersten Halbzeit denke, da Memedi hatte noch eine gute Chance bis zur Auswechslung. Und ja, das waren wir gar nicht, da waren wir gar nicht so verkehrt unterwegs. Und wenn uns da das Tor gelingt, dann läuft das Spiel vielleicht genau in die andere Richtung. Denn Leverkusen muss dann ja auch aufmachen und das spielt uns dann ja auch ein bisschen mehr in die Karten. Ja, und dann kommt diese Szene kurz vor der Halbzeit, ja, wo du ja, den Gegner quasi beschenkst. Mal wieder beschenkst, wie schon in der vergangenen Woche auf Schalke mit einem ja, Gegentor, einem Elfmeter. Wo der Gegner eigentlich gar nicht weiß, warum er da überhaupt in Führung geht. Also das schon die Grätsche vorher, ich glaube von Mali war es, war schon Harakiri, Glück, dass da nichts passiert ist, aber dann das Einsteigen von William. Ich weiß nicht, und das war ja nicht die erste Szene, die ihn da ausgezeichnet hat, in Anführungsstrichen, wo er nicht sicher gewirkt hat, wo er Pässe in die Mitte gespielt hat, wo einem fast das Herz stehen bleibt, wo immer irgendwie Gefahr entsteht, wo der Mittelfeldspieler den Ball gar nicht erreichen kann. Ja, und da frage ich mich dann auch tatsächlich, wie kann das sein? Was ist da los? Und ja, der Elfmeter hat dann sozusagen noch ein Übriges getan, der da verursacht worden ist. Was ich aber beeindruckend fand und gut fand, dass sich ein Spieler wie William dann nicht verkrochen hat nach dem Spiel, sondern tatsächlich auch, ja, gesprochen hat und wie er so gewirkt hat, das erzähle ich euch gleich. Aber erstmal hören wir uns an, was er denn gesagt hat in der Mixzone. Es ist normal, no estoy contento. La segunda vez que cometo el penalti, no me gusta. Pero esto es fútbol y tenemos que trabajar para que esto no pase más. Ja, natürlich ist er sauer auf sich selbst. Das zweite Mal, dass er einen Fehler macht und daraus einen Elfmeter gepfiffen wird. Er ist nicht glücklich, sie müssen weiter kämpfen, aber er sagt auch, das ist Fußball, er darf sich jetzt nicht in ein Loch kriechen. Ja, hat er nicht gemacht, sich verkrochen nach dem Spiel, fand ich gut, fand ich auch wichtig an der Stelle, dass er sich dann auch ja, gestellt hat, so wie es immer so schön heißt. Aber dann muss man auch sagen, da gibt es andere Kaliber, sagen wir es mal so, die dann gerne auf Tauchstation gehen, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Aber in dem Fall hat er sich hingestellt und, das, weil ihr das ja nicht sehen könnt, liebe VfL-Fans, wollte ich ja mal so ein bisschen beschreiben, also wie wirkt so ein Spieler dann auch und was bringt der so dann letztendlich auch an Körpersprache mit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht. Also er stand da relativ selbstbewusst. Also normalerweise merkt man dann schon, ist ein Spieler jetzt nervös oder hat er da keinen Bock zu auf diese Situation. Also der war relativ gefestigt, möchte ich mal sagen. Der war, ja, strahlte Ruhe aus, jetzt auch kein Lautsprecher oder sonst irgendwas. Wurde ja auch übersetzt, was das angeht. Konnte dann also immer auch so einen Blickkontakt mit der Dolmetscherin und so weiter aufbauen. Also das hat ihm vielleicht ein bisschen Sicherheit gegeben, aber auf der anderen Seite hat er jetzt nicht gewirkt, als wäre er am Boden zerstört. Also der war jetzt nicht irgendwie psychisch angeschlagen oder hat einen Knacks oder sonst irgendwas oder mega zerknirscht, wirkte aber auch nicht mega sauer. Ja, das kommt auch noch so ein bisschen mit dazu. Also so ganz schlau bin ich da nicht draus geworden, aber wie gesagt, gute Aktion von William, dass er sich da gestellt hat und offensichtlich auch natürlich selbstkritisch genug ist, zu sagen, ja, gut, kommt auch nicht dran vorbei zu sagen, das war seine Fehler, aber ja, letztendlich da den Fehler auch bei sich gesucht. Und auch gesagt, scheiße, und ich habe der Mannschaft damit wieder mal einen Bärendienst erwiesen. Ich will auch gar nicht in die Diskussion großartig einsteigen, muss der Spieler jetzt eine Pause kommen oder runter. Ich will da nur einen Beitrag zu leisten, ja, oder eine Frage stellen. Wenn William, der jetzt ja erwiesenermaßen ja wirklich einige Fehler auch gemacht hat, und ihr wisst ja auch, ich bin keiner, der hier im Wölferradio irgendwelche Leute in die Mannschaft quatscht oder rausquatscht oder sonst irgendwas, da lasse ich dann immer auch letztendlich den Respekt walten oder auch insbesondere vom Trainer, der ja viel dichter dran ist und das auch viel besser beurteilen kann. Aber ich stelle mal trotzdem diese eine Frage. Wir haben ja Anführungsstrichen Alternativen für diese Position. Wie viel schlechter müssen die sein, dass William trotzdem jede Woche aufläuft? Ja, also das ist ja, er hat das ja auch gesagt dann in der Mixzone, je nachdem, wer gut trainiert und so weiter, der darf auch spielen, hat ihm der Trainer gesagt. Und da er immer spielt, muss er ja auch am besten trainiert haben. Deswegen, wie schlecht würden die anderen trainieren oder wie viel weniger gut, sagen wir es mal so, schlecht will ich gar nicht mal unterstellen, aber wie viel weniger gut als William, dass da sozusagen kein, ja, Ersatz mal oder letztendlich mal eine andere Chance bekommt, Paul Verhaag oder Sebastian Jung, wobei ich da auch überhaupt nicht beurteilen kann, wie weit er ist in seiner Entwicklung, kann er da schon wieder nach seiner langen Verletzungspause. Das weiß ich allerdings nicht. Deswegen, wir werden es sehen. Also ich glaube, William steht wieder in der Mannschaft am Samstag. Und dann werden wir mal schauen, ob es gegen Hertha, wo es ja auch, glaube ich, einen Patzer gab im Hinspiel, der zum Gegentor geführt hat. Ich hoffe, das wiederholt er nicht. Jetzt auch so zwei Spiele in Folge reicht jetzt auch mal. Drittes bräuchte er nicht an dieser Stelle. Ja, und dann schauen wir auch nochmal natürlich auf die Zahlen, wenn wir das schon sozusagen bei der Hand haben, wenn wir über William gesprochen haben. Jetzt sich der Brasilianer verkauft. Ja, eine unterirdische Passquote, muss man ganz ehrlich sagen. 56%, das ist viel zu wenig. 70% immerhin seiner Zweikämpfe gewonnen, das natürlich massivst auf der Habenseite. Und über 9 Kilometer letztendlich gelaufen. Und das Thema Laufleistung möchte ich hier im Wölferradio gerne nochmal aufmachen, denn... Und da bin ich sehr, nicht nur erstaunt, sondern auch ein bisschen enttäuscht von. Der VfL ist am Samstag 8 Kilometer weniger gelaufen als Bayer Leverkusen. Das ist ein Ding, wo ich sage, hui, wie kann das denn sein, bitteschön? Also da frage ich mich, warum investiert der Gegner, der da kommt, im läuferischen Bereich so viel mehr als die Heimmannschaft? Und das habe ich dann letztendlich auch mal in der Mixzone dann hinterher unseren Kapitän gefragt. Josa Gilavogi ist ja verletzt, aber Kuhn Castells hat die Binde getragen. Und ich habe ihn daraufhin mal angesprochen. Leverkusen ist heute fast 4 Kilometer mehr gelaufen als ihr, insgesamt als Mannschaft, auch deutlich mehr intensive Läufe. Das war etwas, was euch in der Hinrunde total ausgezeichnet hat, dass ihr mehr investiert habt in so ein Spiel. Warum ist das weg? Gegen Schalke ähnlicher Fall in der zweiten Halbzeit. Diese Zahlen interessieren mich ganz ehrlich nicht, weil, ja, wenn man sieht, Bayern München läuft am wenigsten. Und ja, wie gesagt, das interessiert mich nicht. Es geht vielmehr um das Spiel an sich und wie es gelaufen ist. Ja, kann ich dir sagen, wie das Spiel gelaufen ist? Nicht so gut, sagen wir es mal so. Wobei wir auch ehrlich jetzt an dieser Stelle sagen müssen, Kuhn Castells, bester Wolfsburger auf dem Platz. Ohne ihn hätten wir am Samstag richtig noch mehr auf die Hose gekriegt. Eine sehr, sehr starke Leistung wieder unseres Kapitäns an diesem Tag. Und deswegen ist es für mich auch nicht ganz verständlich, so eine Reaktion nach Schlusspfiff zu geben. Und ich sag's nochmal, Der VfL Wolfsburg ist nicht 4, wie ich gefragt habe, da hatte ich offensichtlich noch nicht die aktuellen Zahlen direkt nach dem Spiel, sogar 8 Kilometer ist er weniger gelaufen als der Gegner. Und wenn sich dann der Kapitän hinstellt, zugegeben nach einer eigenen persönlichen Leistung, und sagt, diese Zahlen interessieren ihn nicht, und sogar noch ein Beispiel anführt, warum ihn das nicht interessiert, nämlich einen Vergleich mit dem FC Bayern München nach einer 0-3 Niederlage gegen Bayer Leverkusen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht nicht ganz glücklich. Ja, also in dem Fall, ich sage jetzt auch nichts, weil seine Leistung gestimmt hat in dem Zusammenhang, aber das finde ich schon äußerst merkwürdig, denn ich bin kein Fußballprofi. Es mag sein, dass das die Laufleistung an dieser Stelle gar keine große Rolle spielt. Ich bin aber Sozialwissenschaftler, Studierter, und da kann ich doch was dann dazu sagen, denn der VfL Wolfsburg hat insgesamt in dieser Saison 8 Siege eingefahren. Von diesen 8 Siegen war er in 7 Spielen die laufstärkere Mannschaft. Und wie gesagt, Sozialwissenschaftler, das nennt man einen signifikanten Zusammenhang. Ja. Umgekehrt geht das nämlich zum Teil auch. Der VfL Wolfsburg hat 7-mal verloren in dieser Saison. 4-mal war er bei einer Niederlage die laufschwächere Mannschaft. So, es hat die Ausnahmen gab es auch. Man hat 2-mal verloren, wo man mehr gelaufen ist als der Gegner. Das waren Bayern und Dortmund. Mit diesen Vergleichen, da brauchen wir uns gar nicht abzugeben. Ja? Das gibt ja auch einen Grund, warum die weniger laufen müssen, weil die einfach besseren Fußball spielen. So, und das 3. Mal war jetzt gegen Schalke. Da hat man auch 1 Kilometer knapp mehr gelaufen als der Gegner und trotzdem verloren. Aber wie gesagt, das ist dann der Ausreißer, ja? Oder die Ausnahme von der Regel, möchte ich mal sagen. Und das Gleiche auch, mehr Kilometer gleich Sieg. Diese Formel kann man aufmachen. Hat nur einmal nicht funktioniert, hat man nämlich gewonnen in Augsburg, da ist Augsburg mehr gelaufen. Also wie gesagt, ein deutlicher signifikanter Zusammenhang zwischen mehr Laufen als der Gegner gleich Spielgewinn. Und das, lieber Kuhn-Castells, gebe ich an dieser Stelle gerne mit, vielleicht auch mal zum Nachdenken, denn das ist etwas, wo man ja offensichtlich doch Spiele mit gewinnen kann, auch wenn es natürlich noch andere Faktoren gibt, die damit reinfließen, Spielverlauf, Schiedsrichterentscheidungen, spielerische Elemente, Passquote etc. und so weiter und so fort. Aber in dem Punkt, ja, ich habe das jetzt nicht weiter auf die anderen Kategorien ausgewirkt, aber da kann ich ganz klar sagen, da gibt es einen Zusammenhang und den sollte man bitte auch ernst nehmen. Denn das sind Punkte, die uns in der Hinrunde ausgezeichnet haben, dass wir uns den Arsch abgewetzt haben, ja, und den Gegner letztendlich dann auch läuferisch so dominiert haben und dann letztendlich dann auch zu den Chancen gekommen sind, die uns dann die Tore ermöglicht haben und letztendlich auch die Punkte und den Sieg. Bitte gerne an dieser Stelle dann auch weiter anknüpfen. Nordkurve. Es gab aber auch durchaus was Positives zu bewundern am Samstag im Stadion, trotz arschkaltem Wetter und fiesem Regen und so weiter und so fort und 0-3 verloren. Aber nehmen wir das Positive auch mal mit, und das kam durchaus von den Rängen in der Nordkurve, war eine schöne Choreo zu sehen über die gesamte Breite und Riesenwappen da hochgezogen. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, die insbesondere dann auch von den Green White Angels mit initiiert worden ist in der aktiven Fanszene. Und die Ultras hatte ich ja letzte Woche bei mir zu Gast. Und ja, der liebe Matze, der hat ja da nebulöse Andeutungen gemacht. Und muss ich ihn doch jetzt nochmal nachfragen, Matze, wie sieht es denn bei dir aus? Zufrieden mit der ganzen Geschichte, wie es gelaufen ist? Und warum hast du nicht eigentlich was gesagt? Ja, hallo Lenny. Ja, hast du gerade richtig nachgefragt. Im Interview vor einer Woche haben wir dir da was angedeutet, natürlich ohne was konkret zu sagen. Das gehört sich auch nicht. Wie du richtig vermutest, hatten wir schon gemeint, die Choreo zum Heimspiel am vergangenen Samstag. Und die Green White Angels haben es gewuppt, mit Hilfe von Freunden, mit der gesamten Nordkurve. Die waren alle super, es hat wunderbar geklappt. Und ich denke, somit haben wir den Spieltag noch etwas Positives verliehen nach einer Niederlage. Und wir werden beim Heimspiel gegen Mainz sammeln, um diese Choreografie auch wieder zu refinanzieren. Und wünschen uns von allen Fans natürlich und auch von dir, dass du das Portemonnaie öffnest und einfach eine Spende an bei den Jungs und Mädels hinterlässt. Also, danke an die Nordkurve für das Ding und an alle Helferinnen und Helfer. Bis demnächst. Ja, danke Matze noch für deine schnelle Einschätzung, Bewertung der Choreo vom Samstag. Ja, also wie gesagt, gegen Mainz wieder wird gesammelt. Gerne geben wir natürlich da was, ich natürlich auch. Wenn er mir mit der Spendendose über den Weg läuft, dann kriegen wir das natürlich alles hin. Und ja, wie gesagt, dann, wenn wir weiterhin so tolle Aktionen auch im Stadion haben möchten, dann gerne auch mal das Portemonnaie aufmachen. Die Frage der Woche. Und da bleiben wir natürlich gleich bei der Meinung der Fans hier im Wölferadio. Denn ich wollte wissen, natürlich auch im Zusammenhang nach der Niederlage, aber auch mit der Verletzung von Admir Mehmedi und ja der sich andeutenden und ja heute auch dann letztendlich bestätigen oder gestern schon bestätigenden Meinung, dass wir auf der Zugangsseite beim Verein nichts mehr machen in dieser Winterpause. Einfach mal wissen, wie die VfL-Fans über diese, ja, Transferperiode denken. Und da habe ich dann letztendlich auch eine kleine Umfrage gemacht und die Frage auch gestellt, von wegen, ist das jetzt wirtschaftlich vernünftig, was dort die Vereinsverantwortlichen machen, oder ist das in letztendlich angesichts der Situation, die wir sie haben und vielleicht auch Aussichten aufs internationale Geschäft, ist das am falschen Ende gespart? Und da hat man dann schon gemerkt, haben einige Fans mitgemacht und sich da sehr für interessiert und wurde auch kontrovers durchaus diskutiert. Und das will ich euch natürlich an dieser Stelle nicht vorenthalten. Starten wir mal mit der kleinen Umfrage, die lief auf der Wölferadio Facebook-Seite. Da haben dann 53% dafür votiert, dass es das gespart am falschen Ende ist, wie es momentan läuft, und 47% letztendlich dagegen. Ja, das lasse ich jetzt an dieser Stelle mal stehen und wirken. Also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, ja, knappe Vorteile für das Lager, mit die sagen, das ist am falschen Ende gespart. Aber ich habe natürlich auch noch mehr Leute befragt, beziehungsweise haben ja auch Leute eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt über die Wölferadio-Hotline 0157 890 70123, und das könnt ihr natürlich auch gerne immer wieder tun, wenn ihr hier auch mit eurer Stimme mal in der Show landen möchtet. Und ja, was zum Beispiel der Timo, war ja neulich erst zu Gast in der Sendung, mir gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an. Ich finde nicht, dass am falschen Ende gespart wird, wenn man jetzt liest, dass wir ja auch Probleme haben, Spieler abzugeben, weil einfach die Gehälter zu hoch sind und die Spieler verständlicherweise auch nicht aufs Geld verzichten wollen. Dann ist das ja ein Problem, was offensichtlich auch schon über mehrere Transferperioden da war, auch zum Teil schon unter Alofs, dann unter Rebbe. Und man wird dieses Problem einfach nicht gelöst bekommen, wenn man nicht irgendwann mal anfängt, da in eine andere Richtung zu steuern. Und jetzt noch schnell irgendwen zu holen, das wird teuer, vor allen Dingen im Gehalt, weil es ja auch ein Spieler sein muss, der einem weiterhilft. Und der wird sich das natürlich auch bezahlen lassen, weil er ja auch weiß, in welcher Drucksituation wir sozusagen sind. Wobei ich diese Drucksituation eigentlich gar nicht sehe. Wir stehen in der Tabelle sehr, sehr gut da. Wir müssen nicht nach Europa. Wir haben dann noch Zeit, auch in der nächsten oder übernächsten Saison in Angriff zu nehmen. Und mir ist aktuell einfach eine nachhaltige Gehaltsstruktur und eine nachhaltige Entwicklung wesentlich wichtiger als die Frage, ob wir jetzt Sechster oder Neunter werden. Dann sehe ich lieber da einen Elvis rumlaufen und einen, weiß ich nicht, vielleicht spielt er doch noch mal ein Hanslick oder so, als jetzt irgendwen zu holen und dem wieder das Geld, ja, in den Arsch zu blasen, sage ich jetzt mal, und dann wieder Probleme haben, den irgendwie loszuwerden. Ja, danke Timo für deine Meinung. Was dafür spricht für diese Theorie ist natürlich, dass wir genau wegen dieser Anführungsstrichen etwas lockeren Geldpolitik in der Vergangenheit genau in der Situation sind, wie wir jetzt sind. Und das muss man natürlich auch erstmal letztendlich verbessern. Offensichtlich ist es ja so, dass sich da Rahmenbedingungen verändert haben, insbesondere vor allen Dingen auch durch die sportliche Führung, die gesagt hat, das ist nicht unser Weg, dieses, ja, dauernde Geld ausgeben, aber natürlich auch vielleicht entsprechende Vorgaben, die wir nicht kennen im Hintergrund, wo gesagt wird, pass auf Leute, guck mal ein bisschen, dass ihr da mit dem Geld hinkommt, was ihr letztendlich habt. Und es war ganz klar auch angesagt und auch Ziel des, ja, des Vereins, den Kader zu verschlanken, von der Warte her durchaus auch ein Argument zu sagen, okay, wir können jetzt nicht nur auf die aktuelle Situation gucken, sondern tatsächlich auch mal müssen wir ein bisschen schauen, dass wir dann auch nicht unvernünftig sind, was das Wirtschaftliche angeht. Hat ja Timo eben auch gesagt. Es gibt natürlich aber auch genau die gegenteilige Meinung, unter anderem natürlich im Wolfsblog, habe ich ja die Frage dann auch gestellt. Und Wolfnat schreibt, für mich ist es am falschen Ende sparen. Zu Beginn der Saison hieß es, dass der Kaderumbau mehrere Transferperioden brauchen wird. Zur Winterpause standen wir wieder erwarten, sogar auf Platz 5. Dass wir diesen Platz nicht zum Ende der Saison erreichen können müssen, nach den schlechten Saisons, ist für mich klar. Solider 10., 11., 12., besser immer gerne, könnte ich gut mitleben. Aber ich möchte auf keinen Fall so um den 15. Platz rumschlittern, mit der Gefahr, doch noch auf dem 16. zu landen. Ja, also so ein bisschen das Angstgetrieben nach dem Motto, jetzt werden wir vielleicht durchgereicht, weil wir dann gerade in der Offensive nicht so gut aufgestellt, das klingt so ein bisschen durch bei Wolfnat. Auch Hotte stößt so ein bisschen in dasselbe Horn, sagt, ja, die qualifizierte Spielerdecke beim VfL ist zu dünn und muss verstärkt werden, aber leider geschieht nichts, hoffentlich nicht wieder eine sorgenvolle Saison. Ja, danke für eure Zuschriften und eure Meinungen zu dem Thema, der doch offensichtlich einige VfL-Fans bewegt und umgetrieben. Und ja, natürlich gibt es auch für dieses Argument von wegen, jetzt müssen wir doch was machen, denn wenn du die Chance hast, da oben ranzuriechen und vielleicht sogar mehr rauszuholen aus dieser Saison als ursprünglich gedacht und hast dann Ausfälle zu verzeichnen, dann musst du vielleicht sogar nachlegen, wenn du das Ziel erreichen willst. Ja, gibt natürlich auch keine Garantie, dass dann tatsächlich derjenige sofort hilft und tatsächlich einschlägt und Daniel Ginzek adäquat ersetzt an der Stelle oder Ademir Memedi, wenn er verletzt ausfällt. Das kann man ganz schlecht einschätzen, jedenfalls ich kann es nicht tun. Ich kann aber eine Sache auf alle Fälle sagen. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt hier die Stimmung nicht kaputt quatschen. Ich hatte es die Tage auch schon mal geschrieben, dass wir das, was wir positiv haben in der Hinrunde, was wir uns aufgebaut haben da in dieser Form, dass wir das jetzt mit dem Arsch wieder einreißen und da Panik anfangen zu schieben. Ich sag's mal ganz nüchtern, also 8 Punkte werden wir ja wohl noch holen jetzt aus den letzten 15 Spielen, so ungefähr. Ja, denn ich glaube, mehr werden wir nicht brauchen, um die Saison locker die Klasse zu halten, wenn ich da gucke, was am Tabellenende los ist. Aber natürlich, wenn man da einigermaßen gesichert oben steht, dann möchte man auch ein bisschen mehr erreichen. Was ich auch noch sagen kann, ist, alles, was ich wahrnehme und was ich auch mitbekomme aus dem Verein heraus, also da legt keiner die Hände in den Schoß. Also da wird echt alles versucht und abgecheckt und geguckt, was geht und da wird auch sehr massiv dran gearbeitet. Also von der Warte, die Info kann ich dann, glaube ich, auch mal weitergeben und deswegen ist vielleicht einfach ja, das Wörtchen Vertrauen darauf, dass man da schon das Richtige macht. Wir hatten ja immer mal so Perioden in dieser Saison, ja, nach dem Motto am Anfang der Saison, wer hat da Wout Weghorst richtig auf der Rechnung gehabt und der Junge schlägt ein oder Jérôme Roussillon kannten wahrscheinlich auch die wenigsten und im Laufe der Saison hat es dann auch so eine Durststrecke, da stand auf einmal auch schon wieder alles in Frage. Also wir sind sehr schnell dabei in Wolfsburg von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt zu pendeln und vielleicht brauchen wir da eher mal ein bisschen so den Mittelweg. Das ist aber nur sozusagen meine bescheidene Meinung. Kurzpassspiel. Ja, interessante Situation neulich in der Premier League. Und zwar wurde beim FC Liverpool James Milner mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Das Interessante dabei ist, dass der Schiedsrichter sein ehemaliger Lehrer ist. Also Lehrer von James Milner hat ihn eben mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Ganz kuriose Nummer. Ja, da können wir ja von Glück sagen, dass Pierre-Michel Lasogga das in Deutschland nicht passieren könnte. Denn dafür, dass einen der ehemalige Lehrer vom Platz stellen kann, muss man ja erstmal eine Schule besucht haben. Da stellen wir uns mal ganz dumm. Und wir bleiben bei den fußballerischen Intelligenzbestien und kommen zu Sandro Wagner. Ja, ganz überraschend ist der Stürmer vom FC Bayern nach China gewechselt. Oder sollen wir lieber sagen, China hat sich Sandro Wagner angeschlossen. Er selbst hat gesagt, das war gar nicht so geplant. Eigentlich wollte er nur chinesisch essen gehen. Ja, und dann wollte ich euch noch erzählen... Moment, was ist denn das? Ich habe hier... Hä? Im Socken? Im Socken? Ein Zettel? Was steht denn da drauf? Ach so, Jens Lehmann wird Co-Trainer beim FC Augsburg. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich natürlich beim bevorstehenden Spiel gegen Hertha BSC am Samstag mit meinem Experten für die Hertha. Und das ist Michael Jahn, langjähriger Sportjournalist in Berlin, auch Buchautor über die Berliner Hertha. Grüß dich, Michael. Ja, hallo, nach Wolfsburg, hallo. Ja, 2-2 gegen Schalke habt ihr gespielt, zweimal Rückstand aufgeholt unter den Vorzeichen Punkt Verlust, Punkt Gewinn, Sieg der Moral. Wie würdest du es einordnen? Ja, am Ende waren eigentlich alle zufrieden, sowohl Pal Dardai von Hertha als auch Tedesco, der Schalker Trainer. Es war wirklich ein sehr hart umkämpftes Spiel, auch sehr nickelig, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Alle 4 Tore fielen ja in der ersten Halbzeit. Es war wirklich sehr hart umkämpft und teilweise auch ansehnlich. Hertha war zweimal im Rückstand, hat zweimal ausgeglichen. Also insgesamt war es ein sehr gerechtes Unentschieden, durchaus ein Punktgewinn. Natürlich hätte man sich in Berlin gefreut über einen zweiten Sieg in der Hinrunde. Aber mit diesem einen Sieg in Nürnberg 3-1 und das Remis gegen Schalke ist man eigentlich guter Dinge jetzt, auch für das Spiel gegen Wolfsburg am Sonnabend. Ja, Tabellensiebter ist man ja dadurch ein bisschen hochgeklettert auch sogar. Der Tabellenplatz, spiegelt der auch das aktuelle Leistungsvermögen wieder oder ist die Truppe besser oder schlechter eigentlich? Nein, ich glaube, das trifft es eigentlich insgesamt. Also die Mannschaft hat sich ja wirklich in der Hinrunde spielerisch stark verbessert, hat einige sehr, sehr ansehnliche Spiele hingelegt. das 4-2 gegen Mönchengladbach war eines der besten Heimspiele der letzten Jahre oder das 2-0 gegen den FC Bayern. Dann hat man allerdings stark nachgelassen. Die letzten drei Spiele, 2 verloren, 1 unentschieden in der Hinrunde vor Weihnachten. Und es hat auch ein bisschen für Unmut gesorgt, vor allen Dingen bei Manager Michael Breth. Der sagte, wir waren fahrlässig, haben viele Punkte liegen lassen und man erwartet jetzt wirklich mal eine bessere Rückrunde als Hinrunde. Das Kuriose ist natürlich, dass, ich habe mal nachgeschaut, Hertha 2009, 2010 das letzte Mal eine bessere Rückrunde gespielt hat. Das war aber damals sehr, sehr einfach, weil man nach der Hinrunde nur 6 Punkte hatte. Dann hat man nochmal 18 zugelegt, aber das reichte nicht, man stieg ja ab. Unter Friedhelm Funkel übrigens. Und wenn du aber jetzt mal auch drauf schaust, auf die Heimtabelle, Hertha nur ein Spiel zu Hause verloren. Wo kommt die Heimstärke her bei euch? Ja, man ist relativ selbstbewusst jetzt im Olympiastadion, muss ich sagen. Also wie gesagt, die Mannschaft ist ja auch vor der Saison verjüngt worden, hat einige gute Leute hinzubekommen. Die Leihgabe Marco Grujic vom FC Liverpool sticht dabei heraus. Oder auch der junge Holländer Javairo Del Rosso, und der ja beim Hinspiel in Wolfsburg beim 2-2 sehr stark war, aber leider schon mehrere Wochen verletzt ist und auch am Sonnabend nicht spielen kann. Und man hat junge Leute, dynamische Leute, auch Eigengewächse wie Arne Meyer, der sich weiterentwickelt hat. Und also man muss sagen, man geht doch sehr selbstbewusst in die Heimspiele. Da sprichst du genau das Richtige an, denn 3 Personalien haben bei euch die Woche jetzt für Schlagzeilen gesorgt, sagen wir mal so. Arne Meyer angeschlagen, Fabian Lustenberger wird aufhören bei Hertha nach einer sehr langen Zeit. Und der Kollege Plattenhardt, ja immerhin Nationalspieler bei euch, der hat so irgendwie ein bisschen Ärger mit dem Trainer oder da soll es eine Aussprache gegeben haben. Ganz völlig unterschiedliche Personalien letztendlich. Kannst du mal deine Einordnung geben jeweils? Ja, also Arne Meyer ist aber wieder fit, soviel ich weiß, für Sonnabend. Plattenhardt hat natürlich eine für seine Verhältnisse schwache Hinrunde gespielt, muss man sagen, da muss mehr kommen. Und Pal Dardai hat ihn auch ein bisschen angezählt und ein Gespräch geführt, dass er von ihm deutlich mehr erwartet, vor allen Dingen in der Offensive. Ja, sicher zwar das Tor als Linksverteidiger ganz gut ab, aber es fehlt die Dynamik nach vorne. Er muss seine Standards, die ja eigentlich seine Stärke sind, seine Eckbälle, seine Freistöße verbessern. Also da fordert Pal Dardai doch eine deutliche Steigerung, muss ich sagen. Ja, und die letzte Personalie war jetzt, die kam gestern Nachmittag, dass der Schweizer Fabian Lustenberger nach 12 Jahren der Hertha, ist ja der dienstälteste Profi in Berlin, im Sommer die Hertha verlässt. Er geht in seine Heimat zurück, in die Schweiz, seine Familie, seine Frau. Er hat eine Frau aus Brandenburg ja damals geheiratet, konkret aus Templin, hat mit ihr 3 Kinder und die Familie lebt jetzt schon länger in der Schweiz, in der Nähe von Luzern, da kommt Lustenberger auch her. Und er geht da völlig im Guten, er ist ja wirklich hier eine Ikone, auch bei Hertha nach 12 Jahren. Und hat ein gutes Angebot der Young Boys Bern angenommen. Die spielen ja Champions League, sind Schweizer Meister. Und dort kennt er sehr viele Mitspieler wie Stephen Bergen, der auch mal bei Hertha gespielt hat in der Abwehr. Auch der Co-Trainer Harald Genberle ist ihm gut bekannt. Also der wird sich dort sehr schnell einfinden und wohlfühlen. Das ist natürlich ein Verlust für Hertha insgesamt, ja. Dann kommen wir nochmal auf das Spiel vom Samstag oder zum Samstag gegen Wolfsburg. Wolfsburg ja sehr auswärtsstark, schon 5-mal in der Fremde gewonnen, jetzt aber mit 2 Niederlagen gestartet zur Rückrunde. Wie beurteilst du denn uns so aus der Ferne? Ja, es ist aber, Wolfsburg war immer so ein bisschen aus der Ferne für uns ein bisschen wischiwaschi, ja. Nichts Halbes, nichts Ganzes, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn das jetzt nicht so gut klingt. Aber die haben ja doch eine recht sehr ordentliche Hinrunde gespielt. Und ich hatte eigentlich auch viel mehr erwartet, dass sie besser in die Rückrunde starten werden. Aber es gab ja nun 2 Niederlagen. Und Wolfsburg muss jetzt natürlich liefern hier in Berlin. Ich erwarte die doch recht aggressiv und vielleicht auch offensiv. Denn 3 Niederlagen in Serie wird man sich ja kaum leisten können in Wolfsburg. Also ich denke, es wird ein sehr hart umkämpftes, ausgeglichenes Spiel werden. Wie oft zwischen Hertha und Wolfsburg? Genau, das wollte ich dich fragen, so unter den ganzen Vorzeichen, auch dass Wolfsburg in der Offensive viele Spieler angeschlagen sind oder ausfallen und letztendlich Hertha ja auch so heimstark unterwegs ist. Was erwartest du denn für ein Spiel? Also wird der Hertha eher tatsächlich dann noch eventuell sogar eher abwartend sein und versuchen zu kontern? Das glaube ich eher nicht. Nein. Man will hier auch dem Publikum attraktiven, offensiven Fußball zeigen. Das ist ja auch teilweise oft gelungen und das ist auch die Forderung vom Management an den Trainer. Und er hat ja auch genügend offensiv starke Spieler im Kader. Und gerade auch die Oldies, ich sage mal, weder die Bisevic hat wieder getroffen, sein 8. Saisontor, oder auch Salomon Kalou sind in guter Form. Und ich denke schon, dass sowohl Hertha als auch Wolfsburg sich doch eher einen offenen Schlagabtausch liefern werden. Das kann ein attraktives Duell werden, denke ich. Was wird denn für dich der Knackpunkt sein dann? Also was glaubst du, worauf wird es besonders ankommen dann am Samstag? Also Hertha darf nicht wie oft in der Vergangenheit, ich sag mal, die ersten 10 Minuten, die erste Viertelstunde verschlafen, wo man doch sehr viele Gegentore hat einstecken müssen und ist dann immer einem Rückstand hinterhergerannt. Also wenn Hertha gut loslegt, vielleicht selbst einen frühen Treffer erzielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Hertha da wieder als Sieger vom Platz geht. Dann sag doch abschließend nochmal einen Tipp. Ich tippe, kurz überlegen, 2-1 für die Hertha. Sagt Michael Jahn, haben wir ja gehört, Experte für den Berliner Sportclub und mehrfacher Buchautor über die Berliner Hertha und ja, Sportjournalist in Berlin. Und wie immer ein Vergnügen. Wir werden uns Samstag hoffentlich sehen dann in Berlin. Und deswegen sage ich erstmal danke für das Gespräch. Ebenfalls danke nach Wolfsburg. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan, ein VfL Wolfsburg-Fan und eine Nonne und eine sehr attraktive junge Dame fahren im Zug, sitzen in einem Abteil. Auf einmal fährt der Zug durch einen Tunnel, es wird dunkel, man hört es ganz laut klatschen und als das Licht wieder angeht oder der Zug wieder aus dem Tunnel fährt, hat der Braunschweiger ein blaues Auge. Die Nonne denkt sich, oh, der wollte wohl der gut aussehenden jungen Frau an die Wäsche. Die junge Frau denkt sich, oh, da wollte der Braunschweig-Fan bestimmt der Nonne irgendwie an die Wäsche. Und da hat sie zugelangt. Und der Wolfsburger denkt, wenn wir das nächste Mal durch den Tunnel fahren, kriegt er noch eine. Faninfos. Ja, da gibt es wieder so ein bisschen was mitzuteilen. Unter anderem geht es um den Samba-Zug nach Stuttgart, vorletzter Spieltag, 33. also. Da geht es ja nach Stuttgart im Sonderzug mit Partywagen und so weiter und so fort. Die offiziellen Fanclubs hatten Vorreservierungsrecht und jetzt gehen dann voraussichtlich die Restplätze am Dienstagnachmittag, also 5. Februar, in den freien Verkauf. Und ja, und wie und in welcher Form man sich die begehrten Plätze sichern kann, das wird dann letztendlich von der Fanbetreuung veröffentlicht. Also da bitte auch drauf achten, Homepage, App und den Facebook-Account der Wolfsburger Fanbetreuung. Dann jetzt auch schon mal ein Hinweis auf das Spiel in Dortmund. Und zwar ab heute, 31. Januar, beginnt der eingeschränkte Vorverkauf für das Auswärtsspiel am 30. März. 15:30 in Dortmund. Und ja, VfL-Fans sollten da sehr genau und sehr schnell sein, letztendlich frühzeitig Tickets sichern, denn am 19. März, bevor am 19. März dann der freie Verkauf von den ja, die restlichen Karten dann in den Handel gehen sozusagen. Ja, und dann, wie man da hinfahren kann, organisierte Mitfahrgelegenheiten etc., da gibt es dann demnächst auch ein paar Infos. Und ja, ich weise jede Woche gerne darauf hin, dass unsere VfL-Frauen ja beim Bayern München antreten. Und da gibt es vom Frauenfußball-Fanclub Wölfin Family eine Bustour, Fahrpreis 48 Euro, Abfahrt schon 5 Uhr morgens am 17. Februar. Und ja, Anmeldungen gibt es telefonisch. Heute mache ich mal die Telefonnummer 0175 5802 592 bei ontour@wölfinnenfamily.de. Und unsere Frauen sind ja momentan in Vorbereitung auf die Rückrunde sozusagen in Portugal, wie es schon die Männer gemacht haben. Kann man sich ja auch informieren über die Kanäle des VfL. Ganz interessante Sache. Mein Kumpel Kulle, Betreuer da, hat eine Flachwitz-Challenge gemacht mit den Spielerinnen Volta und Dorsun. Das ist eine sehr, sehr lustige Angelegenheit. Also wer nochmal schmunzeln will, der kann gerne da bei Würfel TV mal reinschauen. Flachwitz-Challenge, wie gesagt, mit Kulle. Das ist durchaus eine kultige Angelegenheit, würde ich sagen. Also schaut gerne mal rein. Der VfL Podcast. Ja, und damit sind wir wieder am Ende der aktuellen Ausgabe vom Wölferadio. Ich kann euch aber nicht entlassen, ohne natürlich den obligatorischen Hinweis. Alle Spiele des VfL Wolfsburg in der Rückrunde 2018-19 bekommt ihr zu hören im Wölferadio, bei Wölferadio Arena Live, sind wir am Samstag natürlich auch in Berlin wieder mit dabei. André und ich werden dann das Spiel kommentieren, sofern die Technik mitspielt natürlich, aber auch natürlich der Reisegott. Ich hoffe, ich komme da heil an in Berlin. Und ja, es haben ja auch einige gefragt, Lenny, bist du da? Ja, ich bin da. Mal gucken, werden wir auch einige Zeit vorm Spiel da sein, vom Fanblog da, am Fanmobil auch. Vielleicht trifft man sich und trinkt noch sozusagen ein, ja, für mich natürlich, weil ich arbeiten muss, ein alkoholfreies Bier auf dem Weg dahin. Aber natürlich immer wieder gern gesehen. Also, wenn ihr mich seht, kommt gerne auf mich zu, gebt mir einen aus. Ich bin käuflich, habe ich gar kein Problem mit. Aber ansonsten erstmal das Wichtige, wenn ihr es nicht schafft nach Berlin, und da hoffe ich darauf, dass ganz, ganz viele mitfahren, erstmal. Ja, aber wenn ihr es nicht schaffen solltet, dann Wölferadio Arena Live, könnt ihr euch das Spiel anhören. Auch gerne wieder als Fernsehton, wie das geht, habe ich auch das einige oder andere Mal bei YouTube reingestellt als Tutorial. Einfach auf Pause drücken bei Sky und dann Wölferadio Arena Live. Ja, anmachen und dann, wenn wir zum Beispiel regen, jetzt geht der Anpfiff los, dann kann man wieder auf Play drücken bei Sky und schon hat man den unangenehmen Fernsehkommentar ausgestellt und Wölferadio Arena live. Ja, das wollte ich an dieser Stelle natürlich nochmal loswerden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, also die heutige Sendung. Schreibt uns immer dazu oder mir vor allen Dingen auch, wie ihr es gefunden habt. Wölferadio Facebook-Page, aber auch natürlich beim Wolfsblog. Da nehmen wir natürlich auch gerne bei Wölferadio Arena Live immer auch gerne eure Meinung mit auf. Da haben wir natürlich einen Blick drauf, was ihr da auch schreibt über den Spielverlauf und so weiter und so fort. Aber auch gerne generell, wenn ihr hier mal Gast sein wollt, da gibt es ja auch immer mal die ein oder andere Anfrage. Gibt es ja jetzt auch diverse Möglichkeiten, dass man da auch dann die entsprechenden Talks macht während der Sendung, und so habe ich ja die letzten Wochen auch mal gemacht. Und ja, gerne da Anfragen melden bei mir, denn für euch Fans mache ich das hier auch. Und mit Resonanz, Feedback und Teilnahme läuft es natürlich immer ein bisschen besser. Ja, und dann wisst ihr ja, was ich immer sage. An dieser Stelle bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Nur der VfL.